Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die heute Nachmittag neu zu uns gestoßen sind. Wir haben heute Morgen uns eine Übersicht verschafft über das Thema Musik in der ganzen Bibel, von 1. Mose bis Offenbarung. Jetzt heute Nachmittag wollen wir uns mit 2000 Jahre Musik im Abendland beschäftigen. Das, was wir heute Morgen gesehen haben, bildet die Grundlage für das, was wir jetzt im Weiteren zusammen besehen. Es gibt nun ein paar Wiederholungen von heute Morgen. Das ist speziell für die, die heute Morgen nicht da waren. Wir haben uns mit der jüdischen Musik beschäftigt, mit der biblischen Musik, mit der Musik, wie sie im Tempel zu Jerusalem praktiziert worden ist, zu biblischen Zeiten, und auch, wie sie schon im Altertum in den Synagogen praktiziert worden ist. Ich habe heute Morgen bereits erklärt, dass man im Judentum eine Tradition entwickelt hat, um den ganzen Bibeltext von 1. Mose bis Malachi beim Vorlesen vorzusingen. Die mittelalterlichen Rabbiner, die Masoreten, haben den Bibeltext versehen mit ganz speziellen Kantillationszeichen, so dass man die Tradition aus der Tempelmusik eben beim Vorlesen weiter praktizieren konnte. Aber ich habe erklärt, die Tradition wurde unterbrochen, und zwar so, dass sich verschiedene Traditionen entwickelt haben, je nachdem, wo Juden hingekommen sind in der Zerstreuung seit dem Jahr 70, als Jerusalem und der Tempel zerstört worden sind. Ob jetzt in Jemen, ob in Persien, ob in Nordafrika oder in Europa, die Ausführung dieser Kantillationszeichen hat sich verändert, hat aber doch Traditionen bewahrt von der Tempelzeit her. Und zwar ganz besonders hat man festgestellt bei den jemenitischen Juden, die ganz für sich abgesondert gelebt haben und am meisten die alte Tradition beibehalten haben. Ich zeige ganz kurz nochmals, wie man in der jemenitischen Tradition das Buch Josua vorlas. Josua 1, Vers 2, wo es heißt, Mose, mein Knecht, ist gestorben und nun stehe auf, gehe hinüber über diesen Jordan, du und das ganze Volk, in das Land, das ich euch gebe, euch den Kindern Israel. Moshe avdimet ve'ata kum avo et ha'yarden hazeh ata ve'chol ha'am hazeh el ha'aretz asher anochi noten lachem livne Israel. So hat der jemenitische Chazan in der Synagoge diesen Vers vorgetragen. Noch ein Beispiel. Hier Psalm 81, Vers 2. Jubelt Gott unserer Stärke zu, jauchzt dem Gott Jakobs zu. Haninu l'Elohim osenu, Ari'u l'Elohe Jakob. So, das gibt ein bisschen eine Idee, wie das etwa geklungen hat. Ich möchte auch das Beispiel nochmals zeigen, wie Psalm 133 zum Beispiel geklungen hat. Und zwar jetzt nicht nach jemenitischer Tradition, die ursprünglichste ist, die erhalten geblieben ist, sondern jetzt nach der Entzifferung der ursprünglichen Bedeutung dieser Kantillationszeichen im Alten Testament durch die Komponistin Suzanne Haig Ventura, eine französische Organistin, ich muss sagen französisch-jüdische Komponistin und Organistin. Man kann sehr viel darüber, über das Thema erfahren unter www.rakav.com. Sie hat verschiedene Bücher veröffentlicht, ganz eindrücklich. Also sie konnte diese Zeichen entziffern, so wie Champollion einst im 19. Jahrhundert die Hieroglyphen wieder entziffern konnte. Und so klang Psalm 133 mit der Harfe begleitet etwa so. Shir Hamalot le David Hine matov umanaim shevedachim gam yachat Kashemen hatof al harosh yored al hazakan Zakan Aharon sheyored al pi midodav ketal chermon sheyored al haretzion ki sham tziva Adonai Et haberacha chayim ad haolam. Das war Psalm 133. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder auch einträchtig beieinander wohnen. Eine schlichte, einstimmige Musik, die ganz konzentriert ist auf den Text. Also der Rhythmus orientiert sich am Sprachrhythmus und unterstreicht diesen. Und die Begleitung mit den Instrumenten dient einfach zur Unterstreichung gewisser wichtiger Töne im Melodieverlauf. Nun habe ich auch heute Morgen bereits erklärt, man hat festgestellt bei den Forschungen in den letzten 100 Jahren, oder man kann sagen im 20. und 19. Jahrhundert, dass es ganz erstaunliche Parallelen gibt zwischen der jüdischen Musik und damit der Tempelmusik und dem frühchristlichen Gesang. Zum Beispiel hier haben wir einen frühchristlichen Gesang, einen sogenannten gregorianischen Psalmengesang. Das ist Psalm 45 mit dem Text »Es wallt mein Herz von gutem Wort, ich sage«. Meine Zunge sei der Griffel eines Schreibers. Und das hat man so gesungen in der frühen Christenheit. Heruk David, cormeum verbum bonum, dico ego, lingua mea calamus scribe. Da stellt man zum Beispiel fest, diese ganze Melodieführung, die entspricht ja genau wie die jemenitischen Juden, Psalm 8 am Anfang kantilieren, wo es heißt, dem Dirigenten auf Gittit ein Psalm von David. Lamenatzeach al-hagittit mizemole David. Merkt man, die Melodie verläuft ganz gleich oder ganz ähnlich wie diese gregorianische Psalmodie. Heruk David, cormeum verbum bonum, lamenatzeach al hagitit. Und so hat man festgestellt, an solchen Beispielen, dass offensichtlich die Quellen der jüdischen Musik und die Quellen der frühen christlichen Gesänge dieselbe sein muss. Beides geht zurück auf den alttestamentlichen Gesang im Tempel. Und so hat man also deutlich machen können, dass offensichtlich die Missionaren im ersten Jahrhundert, das waren zunächst alles Juden, das Evangelium nach Europa gebracht haben und mit dem Evangelium eben auch ihre Art zu singen in den Synagogen und im Tempel. So haben wir also eine direkte Brücke von der jüdischen alttestamentlichen Musik zur Musik in Europa der frühen christlichen Jahrhunderte. Der Gesang der Synagoge wird zum Gesang der frühen Christen. Es handelte sich um einstimmige Gesänge, man spricht hier in der Musikwissenschaft von Monophonie. Also Gesänge, da gibt es nur eine Melodie. Und das geht so bis ins Mittelalter. Aber danach entwickelt man die Polyphonie, die Mehrstimmigkeit und auch die Harmonik, eine strenge Begleitung der Melodien. Bis hin zum vierstimmigen Gesang, der zur Basis wird für die gesamte weitere Entwicklung der abendländischen Musik. Ja, Musik spielt eine große Rolle im Alten Testament und damit auch im Christentum, im Neuen Testament. Psalm 33, Vers 1, jubelt ihr Gerechten in dem Herrn, den Aufrichtigen geziemt Lobgesang. Die Gemeinde, die Urgemeinde, die ursprüngliche Kirche entstand ja in Jerusalem am Pfingsttag 32 nach Christus. Die ersten Christen waren alles bekehrte Juden. Hier sehen wir den zweiten Tempel zur Zeit Jesu, zur Zeit des ersten Jahrhunderts. Die frühen Christen versammelten sich zunächst hier im Tempel in dieser gewaltigen sogenannten Säulenhalle Salomos. Die befand sich auf der Ostseite des Tempelberges. Hier sieht man ein Bild von heute. Das ist diese Ostseite. Genau entlang dieser Ostmauer, die heute noch zu sehen ist, da versammelten sich die frühen Christen im Tempel. Da, auf der anderen Seite befindet sich der Ölberg, dazwischen das Kidrontal. Diese Säulenhalle Salomos kommt schon mal vor im Neuen Testament. In Johannes 10, Vers 23 war Jesus Christus im Tempel im Dezember am Chanukka-Fest. Und da liest man Vers 23, und Jesus, Johannes 10, Vers 23, und Jesus wandelte im Tempel in der Säulenhalle Salomos. Und da hat er dann mit den führenden Juden gesprochen und ihnen gesagt, dass sie nicht zu seinen Schafen gehören, zu seinen Nachfolgern. Aber er sagte weiter, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand und sie gehen nicht verloren ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und dann sagt er auch, und niemand wird sie aus der Hand meines Vaters rauben. Da in dieser Halle hatte er Heilssicherheit und Heilsgewissheit für seine Nachfolger verkündigt. Und kurze Zeit später, die Kreuzigung Jesu fand statt, die Auferstehung, Himmelfahrt und dann das Pfingstereignis. Und da versammelten sich die frühen Christen ausgerechnet in dieser Halle, wo ihnen Heilssicherheit und Heilsgewissheit vermittelt wurde durch den Erlöser. Also hier haben die frühen Christen auch eben die jüdischen Gesänge übernommen als Gesänge der Urgemeinde. Aber wie gesagt, von Jerusalem aus wurde das Evangelium weitergetragen, in die Umgebung, nach Judäa, dann nach Samaria und schließlich auch zu den Heiden im Allgemeinen. In Römer 15, Vers 9 schreibt Paulus, damit die Nationen, das heißt die Heiden, aber Gott verherrlichen möchten, um der Begnadigung willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Psalmen singen. Hier erklärt Paulus, dass die frohe Botschaft zu den nichtjüdischen Völkern gelangen sollte und dass unter den Heiden eben auch diese Lieder gesungen werden sollten, die man im Judentum gesungen hat. Psalmen singen deinem Namen. Für Psalmen singen steht hier im Griechischen Psallo. Das griechische Wort Psallo, von dem dann das Wort Psalm, Psalmos, abgeleitet wurde. Dieses Wort bedeutet ursprünglich zupfen. Also die Saiten eines Instruments zupfen. Psallo. Dann bekam das eine weitere Bedeutung. Ein Lied oder einen Psalm begleiten mit einem Saiteninstrument. Darum, Psalmen bedeutet also, das Buch der Psalmen, das sind 150 Gesänge, die man im Wesentlichen mit Saitenspiel begleiten soll. Aber drittens hat sich dieses Wort dann auch verallgemeinert in dem Sinn von singen, so dass man Psallo auch benutzen konnte, um zu sagen, singen, ohne dass man unbedingt mit einem Instrument begleitet wurde. Aber hier sehen wir Römer 15, 9 macht die Brücke von der Musik des Alten Testaments, des Judentums, hinüber zur Musik der frühen Christen unter den nichtjüdischen Völkern. In Epheser 5, Vers 18 lesen wir: Und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geiste erfüllt, indem ihr zueinander redet in Psalmen, griechisch Psalmos, und Lobliedern, griechisch Hymnos, und geistlichen Liedern, griechisch Ode Pneumatike, singend, griechisch Ado, und spielend, griechisch Psallo, dem Herrn mit eurem Herzen. Danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hier haben wir drei Typen von Lieder. Man kennt das schon aus dem Judentum, die Begriffe Psalmen und Hymnen. Psalmen sind also besonders die biblischen Psalmen. Und Loblieder sind ganz speziell Lieder zur Anbetung Gottes. Die Psalmen können ja alles sein. Das kann Klage sein im Gebet zu Gott. Das kann aber auch Ermutigung sein. Ermutigung des anderen. Selbstermutigung. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Selbstgespräch. Selbstermutigung vor dem Angesicht Gottes. Ja, und Hymnen können auch Psalmen sein, aber ganz speziell Lieder zur Anbetung Gottes, zur Ehre Gottes. Darum Loblieder hier. Und geistliche Lieder, das können auch irgendwelche gedichteten Lieder sein, die eine geistliche Botschaft vermitteln. Das kann im Gebet an Gott sein, aber das kann eben auch eine geistliche Ermutigung sein oder Ermahnung. Wie zum Beispiel ein Lied: Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allerbesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Das ist nicht ein Gebet, sondern das ist eine Ermutigung. Das fällt also unter den Begriff geistliche Lieder. Wir haben zwei Verben, singen, Ado und Psallo. Hier bedeutet Psallo also Saiten rupfen, Gesang begleiten mit einem Saiteninstrument. Natürlich könnte jemand sagen, aber Psallo kann doch einfach auch singen bedeuten, ohne Instrument. Ja, aber hier haben wir Ado, singen und spielen. Dann kann das also nicht heißen, singend und singend dem Herrn. Sondern da muss es zwingend heißen, singend und mit Saitenspiel begleitend dem Herrn mit eurem Herzen. Und wichtig ist aber dieser Zusatz, mit eurem Herzen. Das heißt, dass sowohl beim Singen als auch beim Begleiten das ganze Herz, das Innere der Persönlichkeit voll beteiligt sein soll. Und eben zur Ehre Gottes, dem Herrn, mit eurem Herzen. Danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es hat auch schon Leute gegeben, die haben gesagt, nein, diese Stelle spricht nicht von Instrumenten. Das Instrument hier ist das Herz. Denn es heißt ja, singend und spielend dem Herrn mit eurem Herzen. Das ist das Saiteninstrument, das Herz. Im übertragenen Sinn, oder? Ja gut, aber dann dürfte man auch nicht laut singen. Denn das soll ja nur mit dem Herzen geschehen. Nicht mit der Stimme, ja? Nein, so geht das nicht. Es meint wirklich, der Text meint wirklich singen, hörbar, mit unserem ganzen Stimmapparat. Und spielend, hörbar. Aber das Ganze soll von Herzen kommen. Also die innere Beteiligung macht den ganzen Wert aus. Und das zur Ehre Gottes. Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehret und ermahnet mit Psalmen, Psalmos, Lobliedern, Hymnos, und geistlichen Liedern, Ode Pneumatike, Gott singend mit euren Herzen in Gnade. In dieser Parallelstelle finden wir genau wieder die drei Typen von Gesängen. Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder. Und wir finden wieder das Verb singen. Psallo steht aber nicht hier. Also man kann nicht sagen, dass das Saiteninstrument, das sei nun absolut notwendig, ja? Sonst sei es kein christlicher Gesang, wenn es reiner Gesang ist. Das macht uns Kolosser 3 klar. Aber wenn jemand meint, wenn das Saitenspiel dabei ist, dann ist es kein christlicher Gesang. Ich komme auf dieses Thema später noch mehr zurück. Dann ist es auch falsch, denn Epheser 5 spricht von Singen und Spielen. Aber auch hier wird wieder betont, mit euren Herzen und eben zur Ehre Gottes, Gott singend. Was hier auch noch deutlich wird, dass dieses ganze Singen eigentlich einen weissagenden Charakter hat. Nach 1. Korinther 14, Vers 2 ist ja Weissagen, Reden, natürlich geleitet durch den Heiligen Geist, zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Und so hat das Singen also einen weissagenden Charakter, indem man durch Lieder einander ermutigt und weiterführt im Glauben. Diese Bedeutung des Singens ist heute weitgehend verloren gegangen. Früher wurde das in christlichen Familien noch weithin gepflegt, das Singen in der Familie. Und das ist immer mehr verloren gegangen durch die ganze Trendwende in der Musikindustrie zu passiven Musikkonsum, anstatt dass man selber musiziert und selber singt. Darum konnten Christen in früheren Generationen im Allgemeinen viel besser singen als die Christen heute. Und auch noch viel besser vierstimmig singen als heute. Diese Dinge sind verloren gegangen, aber Kolosser 3, Vers 16 zeigt uns, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Das Wort Gottes muss ganz zentral stehen im biblischen Christentum. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch oder unter euch wohnen. Und dann kommt eben diese Unterstützung des Wortes, indem man sich gegenseitig in aller Weisheit lehrt und ermahnt durch diese verschiedenen Typen von Liedern. Das zeigt uns also, dass das Singen eine ganz wichtige Bedeutung hat in der geistlichen Weiterführung im christlichen Leben, in der Gemeinde und auch im privaten Bereich. Ja, denn Kolosser 3 beschränkt sich nicht auf Gemeindezusammenkünfte, sondern ist eine grundsätzliche Belehrung. 1. Korinther 14, Vers 15. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit Verständlichkeit. Ich will Lob singen, Psallo, mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen, Psallo, mit Verständlichkeit. Im Zusammenhang geht es hier um das Sprachenreden, was ich heute Morgen schon angesprochen habe, was ab dem Pfingsttag aufgetreten ist und auch in den weiteren Zeiten eine von Gott geschenkte Befähigung gewisser Christen, Fremdsprachen zu reden, die sie nie gelernt haben, aber die sie beherrschten, ohne sie zu lernen. Ich habe ja heute Morgen schon verwiesen auf das neue Büchlein, das anfangs des Monats erschienen ist von mir, Sprachenreden oder Zungenreden, wo ich versuche zu zeigen, dass das biblische Sprachenreden, das war das Beherrschen von wirklichen Sprachen, perfekt durch den Heiligen Geist, ohne dass man die Sprache gelernt hat. Und das setzt sich natürlich ganz deutlich ab von dem heute von Millionen praktizierten Zungenreden, wo es nur um ein Lallen geht, das die Betreffenden gar nicht beherrschen. Denn die wissen gar nicht, was die einzelnen Laute bedeuten. Ja, und hier spricht also Paulus, dass er in Fremdsprachen, konnte er Lob singen, Psallo, also singen mit Saitenspielbegleitung oder einfach singen, wenn Psallo nun hier die allgemeine Bedeutung hat. Und er konnte beides, eben singen in Fremdsprachen und singen in der eigenen Sprache. Aber ich will auch Lob singen mit Verständlichkeit. Das Sprachenreden hatte ja eine sehr wichtige Bedeutung im ersten Jahrhundert, um deutlich zu machen, dass nun die frohe Botschaft nicht nur bei den Juden bleibt, sondern auch die nicht-jüdischen Völker erreichen will. Darum hat Gott dieses Zeichen gegeben nach 1. Korinther 14, um deutlich zu machen, das Evangelium soll jetzt die ganze Welt erreichen. Und darum soll gesungen werden, nicht nur auf Hebräisch, sondern auch in allen möglichen Sprachen. Und so ist es absolut richtig, wenn man in der Schweiz eben Deutsch singt, in Frankreich Französisch und bei irgendwelchen Indianerstämmen in Quechua oder Aymara oder was auch immer. Das wird hier deutlich gemacht, man hat nicht einen besseren Gesang, einen geistlicheren Gesang, wenn man in den Bibelsprachen singen würde. Also es ist nicht nötig, dass man plötzlich Hebräisch jetzt einführt in den Gemeinden, weil das dann wirklich biblische Musik wäre, sondern das soll geschehen in den Fremdsprachen, beziehungsweise in der eigenen Sprache am Ort. 1. Korinther 14, Vers 26, da spricht Paulus über die Gemeindezusammenkünfte in Korinth. Was ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat dann jeder von euch einen Psalm. Psalmos. Hat eine Lehre, hat eine Sprache, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Paulus macht hier deutlich, dass die Korinther sehr gut vorbereitet in den Gottesdienst kamen. Die kamen nicht mit leeren Herzen, sondern mit gefüllten Herzen. Aber es war mehr da, als was in einer Zusammenkunft zur Anwendung kommen konnte. Jeder hatte etwas. Ein Psalm, eine Lehre, eine Sprache, eine Offenbarung, eine Auslegung. Und so war es ein Problem in Korinth, dass es viel Chaos gab. Und Paulus regelt in 1. Korinther 14, wie eine Zusammenkunft geleitet durch den Heiligen Geist geschehen soll. Aber er sagt nicht, ihr müsst jetzt ein Ein-Mann-System einführen, sondern er sagt, eben, bei euch ist es ganz normal, jeder hat etwas, aber das soll alles eben ordentlich geschehen, alles geschehe zur Erbauung. Und so gehört eben auch das Liedervorschlagen im Gottesdienst dazu, zu einer Sache, die durch den Geist geleitet werden soll. Das heißt also nicht, dass man seine Lieblingslieder einfach so vorschlägt, sondern dass man sich wirklich vor dem Herrn fragt, ist das jetzt dran, dieser Liedervorschlag? Passt das jetzt eigentlich auch zu dem ganzen Ablauf? Natürlich kann das dann trotzdem das Lieblingslied sein, weil das wirklich angesagt ist und passt. Und man hat die Überzeugung, das will der Herr jetzt. Aber eben, es geht nicht um ein Wunschkonzert, sondern um eine geistliche Leitung, auch eben im Vorschlagen von Liedern. Hier haben wir also das Wort Psalmos. Ein jeder von euch hat einen Psalm. Und Psalmos, habe ich erklärt, kommt eben von Psallo und bedeutet darum ein Psalm oder überhaupt ein Lied mit Saitenspiel begleitet. Oder einfach ein Lied. Jakobus 5, Vers 13. Leidet jemand unter euch Trübsal? Er bete. Ist jemand gutes Mutes? Er singe Psalmen. Hier haben wir wieder das Wort Psallo. Das gehört also auch ganz einfach zum normalen Christenleben. Nicht nur in der Gemeinde singt man, sondern auch zur persönlichen Auferbauung. Wenn man traurig ist, dann mag man oft nicht gerade singen. Aber dann kann man beten. Und ist man gutes Mutes, dann ist es wichtig, dass man eben singt. Er singe Psalmen. Hebräer 2, Vers 11 bis 12. Da geht es um die Erlösung durch Jesus Christus. Und weiter wird deutlich gemacht, um welche Ursache willen er, Jesus Christus, sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Das heißt, diejenigen, die er erlöst hat durch sein Werk am Kreuz. Er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen, indem er spricht, ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Griechisch Hymneo. Das ist ein Zitat aus Psalm 22, aus dem Kreuzespsalm. Aber dann werden nicht nur die Leiden Christi, 1000 Jahre vor der Kreuzigung, bis ins Detail beschrieben, Hände und Füße durchgraben, sondern dann plötzlich kommt die Wende im Psalm und man hört den auferstandenen Christus sprechen. Und er sagt, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern. Darum hat der Maria Magdalena am Auferstehungstag gesagt, geh hin zu meinen Brüdern. Zum ersten Mal nennt er die Gläubigen seine Brüder. Geh hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott und zu meinem Vater und zu eurem Vater. Johannes 20. Und hier wird das also so aufgenommen oder vorweggenommen. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Inmitten der Gemeinde, der Ekklesia, will ich dir Lob singen. Christus will da gegenwärtig sein, wo zwei oder drei sich zu seinem Namen versammeln. Matthäus 18, Vers 20. Da, wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das gilt für die Gemeinde. Im Judentum galt, um eine Ortssynagoge bilden zu können, braucht es 10 Männer. 10, das ist der Minyan, die Mindestzahl, um eine Synagoge bilden zu können. Aber der Herr sagt seinen Jüngern, da wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, ganz auf Christus ausgerichtet sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist die Gemeinde, wo der Herr gegenwärtig sein will, und er will da inmitten der Gemeinde Lob singen. Wie geht es aber konkret? Wie kann Christus heute in der Gemeinde Lob singen? Dazu gebraucht er eben alle, die da sind. Er wirkt in den Herzen der Einzelnen das Lob. Und indem wir als Gemeinde singen, kann Christus sein Lob in uns verwirklichen, inmitten der Gemeinde. Das zeigt auch wieder, wie wesentlich eben das Singen zum christlichen Leben gehört und hier zum christlichen Gemeindeleben. Hymneo bedeutet auf Griechisch ein Loblied zur Anbetung Gottes singen. Aber Hymneo kann übrigens auch bedeuten einen Psalm zur Anbetung Gottes singen. Woher weiß ich das? Ja gut, weil man im rabbinischen Hebräisch hat man das Fremdwort Hymnos auf Hebräisch übernommen und hat das verwendet zum Beispiel für die Psalmen 113 bis 118. Das sind die Psalmen, die man bei der Passa-Feier singt am Sederabend. Und der Herr Jesus hat doch in Matthäus 26 mit den Jüngern das letzte Passa gefeiert. Und da hat er auch diese Psalmen 113 bis 118 gesungen. Und ganz am Schluss des Sederabends, bevor sie weggingen, heißt es in Matthäus 26, 30, und als sie ein Loblied gesungen hatten, Hymneo, gingen sie hinaus nach dem Ölberg. Da haben sie also noch aus Psalm 118 gesungen und sind dann zum Ölberg hinübergegangen, wo schließlich der Herr dann verhaftet wurde, um am nächsten Tag gekreuzigt zu werden. Also da haben wir dieses Wort Hymneo auf Psalmen angewendet. In Apostelgeschichte 16, 25 finden wir Paulus auf seiner zweiten Missionsreise. Er wird dort in Philippi übel zugerichtet, kommt in den Knast, ins Gefängnis. Aber dann lesen wir Apostelgeschichte 16, 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Hymneo Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Es gibt eine schöne Stelle im Buch Hiob, da wird gesprochen von Gott, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Wie kann man, wenn man so gelitten hat, noch singen? Ja, wir haben gehört aus Jakobus 5, leidet jemand Trübsal, er bete. Aber wir sehen, die konnten Trübsal leiden und dann doch noch singen. Das ist schon ganz besonders. Und Hymneo bedeutet also, sie haben sich im Gesang an Gott gerichtet und trotzdem hat das Singen evangelistische Bedeutung gehabt. Denn die Ungläubigen im Kerker haben ihnen zugehört und das hat dazu geführt, schließlich, dass der Kerkermeister vorbereitet war, um sich noch in der gleichen Nacht auch noch zu bekehren zu Christus hin. Da wird also auch deutlich, wie das Singen eben auch in evangelistischer Hinsicht absolut biblisch eine wichtige Bedeutung hat. Diese Lieder erreichen die Herzen in einer ganz besonderen Weise. Der Herr Jesus hat als Auferstandener in Apostelgeschichte 1, 8 den Auftrag zur Weltmission gegeben, als ein 4-Punkte-Programm. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Vier Punkte: Jerusalem, zweitens Judäa, das ist die jüdische Landschaft, Samaria, das ist das samaritische Gebiet im Westjordanland, das waren Leute, die hatten Mischblut, heidnisches und israelitisches, aber dann deutlich darüber hinaus bis an das Ende der Erde, bis zu den Eskimos. Und die Botschaft ist heute tatsächlich bis zu den Eskimos gekommen. Ich habe vor kurzem in Kanada in einer Buchhandlung so eine Eskimo-Bibel bewundert. Schön. Und so ist diese jüdisch-christliche Musik eben über die jüdische Welt hinaus gekommen, nach Europa, in Asien hat sich verbreitet, schon ab dem ersten Jahrhundert und auch im ersten Jahrhundert schon in Afrika. Äthiopien, Nordafrika. In Europa, das interessiert uns heute Nachmittag, können wir sagen, die jüdisch-christliche Musik verdrängt dort, beziehungsweise ersetzt dort die heidnische Musik mehr und mehr. Die alten Griechen hatten ihre eigene Musik, die Römer, die Germanen und Kelten, aber da kannte man auch übrigens Musik, ganz ekstatische Musik mit hämmerndem, donnerndem, motorischem Rhythmus. Besonders wichtig im Dionysos-Kult, so hat man sich in Ekstase versetzt. Also alles nicht erst seit den 1950er Jahren mit dem Rock'n'Roll, das ist alles Schnee von gestern. Das gab es schon damals, aber diese Musik wurde verdrängt mit der Ausbreitung des Evangeliums. Denn da wurde sie verdrängt durch diesen ausgeglichenen Gesang, der eben einen Wechsel hat von Spannung und Entspannung und wo der Rhythmus atemrhythmisch ist, indem er sich eben dem natürlichen Verlauf des Satzbaues anpasst. Wir kommen nun zu zweitens, der christliche Gesang in den ersten Jahrhunderten. Wie gesagt, in den frühen Jahrhunderten war der Gesang überall einstimmig. Das war auch das Normale bei den anderen Völkern. Einstimmig heißt natürlich nicht, dass man nicht etwa eben Begleitinstrumente hatte, mit denen man so einzelne Töne noch ein bisschen unterstrichen hat und dann... Aber das ist nicht eine wirkliche Mehrstimmigkeit, ja? Das gab's immer. Aber die Gesänge an sich waren einstimmig. Man hat dann auch immer neue Lieder komponiert. Es gab also in Europa, in den verschiedenen Orten, wo das Christentum sich ausbreitete, neue Kompositionen, aber man könnte sagen, im alten Stil. Die Entwicklung war aber von Region zu Region verschieden. Und so führt das dazu, dass, sagen wir so, im 4., 5. Jahrhundert eben an verschiedenen Orten der Christenheit ganz unterschiedliche Lieder in den Kirchenzusammenkünften, in den Gottesdiensten gesungen wurde. Und das passte dem Papst in Rom nicht. Das Papsttum ist ja entstanden um 430 nach Christus als Leo der Erste, das war der Bischof von Rom, den Anspruch erhoben hat, er sei der oberste Bischof über alle Bischöfe der Welt. Und damit war das Papsttum geboren. Nun, ein späterer Papst, Gregor der Erste, 590 bis 604, hat begonnen, diese verschiedenen Gesänge, die überall in den Kirchen, die Kirche nannte man die katholische Kirche, weil katholisch heißt ja die allgemeine, also die allumfassende Kirche, weil in den verschiedenen Regionen unterschiedlich gesungen wurde. Und so sammelte er diese Gesänge und wollte eine Vereinheitlichung. Er gab also klare Direktiven heraus, welche Gesänge man singen soll und welche nicht, so dass alles schön uniform wird, einheitlich. Und so hat er diese Gesänge vereinheitlicht, indem er eine Auswahl festgelegt hat Und diese Auswahl nennt man gregorianische Gesänge. Das bedeutet aber nicht, dass Papst Gregor die komponiert hat, sondern er hat sie eben gesammelt und vorgeschrieben, dass man jetzt diese festgelegten singen soll und nicht noch alles andere auch noch. So spricht man also vom gregorianischen Gesang. Nun ist aber etwas ganz wichtig in der Entwicklung der Christenheit. Die meisten wissen, dass sehr früh in der Entwicklung der Christenheit viele Dinge in die falsche Richtung gelaufen sind. Sehr deutlich schon ab dem 2. Jahrhundert. Man sieht schon bei den frühen sogenannten Kirchenvätern und apostolischen Vätern, wie man sie nennt, im 2. Jahrhundert schon ganz erstaunliche Abweichungen von der Lehre der Apostel. Und es war auch so, dass ab dem 2. Jahrhundert immer mehr mystische Gedanken aus der griechischen Philosophie in der Kirche Eingang gefunden haben. Mystik war eben damals sehr populär, so in der Gesellschaft. Und die Kirche hat sich immer wieder dem gerade aktuellen Trend angepasst, anstatt Salz und Licht der Welt zu sein. Ja gut, oder eben nicht so gut. Das ist so geschehen. Und das kam übrigens noch durch einen ganz wichtigen Punkt zustande. Es gab im 2. Jahrhundert die sogenannten Apologeten. Das waren gebildete Christen, die wollten gebildete Nichtchristen das Christentum verständlich rüberbringen. Weil die meisten dachten, Christentum, das ist etwas für dumme Leute, für Sklaven und so. Und dann gab es aber doch eben eine ganze Reihe sehr gebildeter Christen und die wollten das nicht auf sich beruhen lassen und die wollten zeigen, dass es sehr vernünftig ist, ein Christ zu sein. Und die haben versucht, eben das Christentum zu präsentieren als eine Philosophie, weil dann die Leute in der Gesellschaft das gut finden. Ja, weil wenn man sagt, das ist nicht eine Religion, das ist eine Philosophie, dann sagt man, oh, das ist aber toll, ja, für Philosophie interessiere ich mich. Das ist eine Philosophie. Und dann sagten sie, das ist die beste Philosophie, die es gibt. Und sie haben das Evangelium erklärt, auch in Begriffen der griechischen Philosophie. Und haben dabei nicht gemerkt, dass sie so das Christentum verändern. Aus einem Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Christus zu einer Philosophie. Und in ihrer Verkündigung ist auch das Kreuz, die Bedeutung von Golgatha, das stellvertretende Opfer, immer mehr aus dem Zentrum verschwunden. Und andere Dinge sind in den Mittelpunkt geraten. Aber Paulus hatte schon vor solchen Entwicklungen gewarnt im Kolosserbrief um 62 nach Christus, Vers 8. Seht zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe, durch die Philosophie und durch eitlen Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Im Kolosserbrief geht es besonders um eine mystische Philosophie. Was ist übrigens Mystik? Mystik, das Wort kommt von Myo, Augenschließen. Ja? Also Augenschließen, so ganz ruhig werden und dann so innerlich wegfliegen, abheben. Das ist Mystik. Ja? Nun, diese Dinge sind immer mehr ins Christentum hineingekommen. Also man könnte sagen, ab dem 2. Jahrhundert gab es immer mehr, um den Wortgebrauch von heute zu verwenden, charismatische Einflüsse unter den Christen. Der Gesang wird mehr und mehr mystisch vorgetragen. Das heißt, man singt sehr langsam. Und die Bandbreite der menschlichen Gefühle, von tiefer Trauer bis zu höchster Freude, wird in der Mitte ausnivelliert. Und das führt dazu, dass, wenn man heute Aufnahmen hört, meistens eben von katholischen Spezialisten gesungen, von gregorianischen Gesängen, dann hat man das Gefühl, man ist in eine andere Welt versetzt. Total abgehoben. Woher kommt das? Das kommt nicht von der Aneinanderreihung der Töne, sondern es kommt von der Art und Weise, wie man singt. Ich habe ein Lied der frühen Christenheit schon mal gezeigt, der Psalm 45. es wallt mein Herz von gutem Wort. Nun, wenn man das singt. Iruk David comium verbum bonum, dico ego lingua mea calamus scribe. Oder noch ein bisschen perfekter. Richtig abgehoben, dass alles Menschliche eigentlich weggetan wird und ganz langsam. Dann kann man einen auch in mystische Zustände bringen. Man kann nicht nur mit Geschwindigkeit und schlagendem Rhythmus den Menschen in Ekstase versetzen, sondern auch genau mit dem Gegenteil. Ganz langsam. In der indischen Musik benutzt man das Langsame, dass man fast nicht mehr die Entwicklung in der Musik spürt, um den Geist passiv zu machen, um mit den Göttern Kontakt zu bekommen. Und in Afrika benutzt man den schlagenden und schnell wirbelnden Rhythmus, um in Ekstase zu versetzen. Beides geht. Und diese Art des mystischen Singens hat eben die Mystik ganz stark gefördert in den frühen Jahrhunderten. Und darum ist gregorianische Choral heute in den Köpfen eigentlich gleichgesetzt mit solcher Mystik. Aber das hängt mit der Praxis zusammen. Ich kann das Lied ganz anders singen. Eruk David comium verbum bonum, dico ego lingua mea calamus scribe. Ja, ein bisschen Gefühl drin. Die Gefühle, die Gott in uns hineingelegt hat, die sollen auch da zum Ausdruck kommen. Ja, da kann man sogar pfeifen. Es geht, ja, ganz fröhlich. Ist auch ein fröhliches Lied. Man muss mal darauf achten bei gregorianischen Gesängen. Da gibt es zum Beispiel einen gregorianischen Gesang, der in St. Gallen aufbewahrt wird im Kloster, über Sacharja 9, Vers 9. Jauchze, Tochter Zion! Dein König kommt, reitend auf einem Esel. Und wenn man das Lied hört, man kann nicht das Geringste von irgendwelchem Jauchzen oder Freude ausmachen. Völlig ausgeschaltet. Und darum hat man das Gefühl, das ist völlig übermenschlich abgehoben. Aber das ist das neue Element der Mystik, das hineingekommen ist. Nun kommen wir zu drittens. Kirchentonarten. Modi. Modi ist die Mehrzahl von Modus. Das Fremdwort für Kirchentonart. Man denkt, einstimmige Gesänge, aber das ist ja dann schon schnell erschöpft im Reichtum. Worin liegt der Reichtum der einstimmigen Gesänge? In der Vielfalt an Tonleitern, die man im Altertum benutzte. Und eben auch im Israel des Alten Testaments hat man diese sogenannten Kirchentonarten oder eben besser Modi benutzt. Ich muss jetzt ein paar musiktheoretische Dinge erklären. Wir haben Tonleitern von 7 Tönen. Und der 8. Ton ist dann wieder der 1. Ja? Das ist die normale Dur-Tonleiter, Moll-Tonleiter ist so aufgebaut. Auch das ist keine menschliche Erfindung, sondern das ist bereits vorgegeben. Ich habe etwas erklärt mit den Obertönen heute Morgen. Und man kann von den Obertönen her, kann man auch diese Tonleitern ableiten, theoretisch. Das will ich jetzt nicht im Detail zeigen. Übrigens durch Schichten der einfachsten Intervalle, die 2 verschiedene Töne sind. Das einfachste Intervall ist die Oktav. Ja? Aber C ist der gleiche Ton im Prinzip. Aber das einfachste und am reinsten klingende Intervall von 2 verschiedenen Tönen, das ist die Quint, 5 Töne Abstand. C, G, G, ja. Das ist das reinste Intervall. Und wenn man solche Intervalle aneinander schichtet, 7-mal, dann kriegt man die 7 Töne der Dur-Tonleiter. Ja? Also ich nehme ein F, dann 5 Töne höher, C, 5 Töne höher, G, 5 Töne höher, D, A-E-H. Und schon habe ich alle 7 Töne der Dur-Tonleiter. So leitet sich das her. Jetzt kann man mit diesen Tonleitern folgende Spiele machen. Ich spiele jetzt zum Beispiel alle Töne von C bis C so durch. Das ist die bekannte Dur-Tonleiter. Die nennt man ionisch in den Kirchentonarten. Das ist die ionische Tonleiter. Die meisten Leute, die nicht Musikunterricht genossen haben, meinen, alle Töne seien genau ein Ton im Eintonabstand so aufgebaut. Das ist falsch. Es ist vielmehr so, dass C, D ist ein ganzer Ton, D, E ein ganzer Ton, aber E, F, das ist nur ein halber Ton. Und darum gibt es beim Klavier dann dort keine schwarze Taste dazwischen. Ja? Und weiter, F, G ist ein ganzer Ton, G, A ein ganzer Ton, A, H ein ganzer Ton, aber H, C, das ist nur ein halber Ton. Jetzt können wir diese Töne durchnummerieren, von 1 bis 7. Dann können wir sagen, ionisch oder Dur ist eine Tonleiter, wo der dritte, vierte und der siebte, achte ein Halbtonschritt ist. Bis dahin ist alles klar, ja? Jetzt kann ich natürlich das Gleiche machen, ich spiele einfach von D bis D diese Töne. Da habe ich jetzt die Halbtöne eben vom zweiten zum dritten und vom sechsten zum siebten. Jetzt kann ich das Gleiche machen vom E aus, dann sind die Halbtöne wieder an einer anderen Stelle, vom F aus, vom G aus, vom A aus, dann habe ich äolisch, oder das ist eigentlich Moll, die Molltonleiter. Also jede Tonleiter hat eine eigene Charakteristik. Zum Beispiel die phrygische Tonart, wo EF gerade nur ein Halbton ist. So am Anfang. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Hat einen ganz eigenen Charakter, oder? Tönt ganz anders, als wenn man eben Dur spielt. So hat also jede Tonleiter einen eigenen Charakter und diese Vielfalt von Tonleitern hat man eben ausgenutzt, schon im Alten Testament, auch bei den Völkern außerhalb von Israel und in der frühen christlichen Musik. Im Lauf der Zeit hat sich dann die Vorliebe für zwei aus diesen herausgebildet. Die Vorliebe für ionisch und für äolisch. Und das hat dann Dur und Moll gegeben. Und darum ist man sich gewohnt, dass ein Musikstück entweder Dur oder Moll ist. Und eben nicht phrygisch oder lydisch oder mixolydisch. Aber das war der Reichtum dieser einstimmigen Musik. Und man hat eben diese Finessen, hat man richtig ausgekostet. Und man hat sogar jeder Tonleiter so einen ganz bestimmten Charakter zuordnen können. Dur, das Wort ist ja verwandt mit Französisch, dur, hart, ja? Also diese Tonleiter hat man hart empfunden. Moll, Französisch Moll, heißt weich. Diese Tonleiter empfindet man als weich, ja? Zum Beispiel etwas in Dur. Und so weiter. Das ist schönes C-Dur. Aber Moll klingt dann so, zum Beispiel Beethoven, drittes Klavierkonzert. Das empfindet man als dunkel und damit auch weich. Aber bei diesen Kirchentonarten hat man alle Abstufungen. Zum Beispiel ist phrygisch ist moller als Moll. Und dorisch ist weniger Moll als Moll. Lydisch ist dur als dur. Und mixolydisch ist moller als dur. Ja, so kann man also die schön in ein System hineinfassen. Nun, wichtig ist Folgendes. Da haben wir einen gewaltigen Reichtum, der da ist, auch ohne die Harmonie mit anderen Tönen, mit der Mehrstimmigkeit. Wichtig bleibt aber, diese Töne, diese sieben Töne, die sind nicht einfach alle gleichwertig, sondern der wichtigste Ton ist der Grundton. Also in Dorisch das D. Denn alles muss wieder zurückkehren zu diesem Ausgangspunkt. Ein zweiter Ton, der oft die Quinte, ist dann der zweitwichtigste Ton, um den sich oft die Melodien bewegen. Aber alles muss wieder zurückkehren zur Tonika, dem Grundton. Und so haben wir also die Tonika als der wichtigste Ton, der die Basis gibt für alles. Und das entspricht der biblischen Lehre, dass Gott Ausgangs- und Endpunkt aller Dinge ist. Gott ist das Alpha, erster Buchstabe im griechischen Alphabet, und das Omega, letzter Buchstabe im Alphabet, also Anfang und Ende aller Dinge. Offenbarung 1, Vers 8. Alles geht von Gott aus und letztlich muss alles wieder Gott unterworfen werden. Das wird in der Musik so tonal zum Ausdruck gebracht. Und wir sehen, es gibt Abstufungen der Wichtigkeit der Töne, es gibt eine Hierarchie der Töne und das entspricht auch der göttlichen Ordnung in der Schöpfung. 1. Korinther 11, 1. Timotheus 2, Vers 8 spricht über Gottes Ordnung und Hierarchien, in wie Gott sie vorgesehen hat für die Menschen in der Schöpfung. Das wird also musikalisch hier auch zum Ausdruck gebracht. Aber es braucht alles, um ein Ganzes zu bilden. Der einzelne Ton ist nie unwichtig. Auch wenn er nicht der wichtigste ist und auch wenn er nicht der zweitwichtigste ist. Aber wichtig sind alle. Wir kommen nun viertens zum Thema Musikinstrumente. Ein Thema, das wir schon angesprochen hatten. Hier ein Zitat von Clemens von Alexandria, einem frühen christlichen Schreiber, 150 bis 216 nach Christus. Er sagt in einer seiner Schriften, wir Christen verwenden nur ein Instrument, das Wort des Friedens, mit dem wir Gott preisen. Wir machen keinen Gebrauch der alten Harfe, der Zimbel, der Trompete und der Flöte. Und hier nimmt man, dass man also zumindest im zweiten, dritten Jahrhundert normalerweise in den Gemeinden, in den Kirchen eben nur gesungen hat, ohne Instrumentenbegleitung. Wir wissen auch, woher das kommt. Die Instrumente haben oft eine große Rolle gespielt bei den heidnischen Festen. Und so wollte man sich von dieser Art Musik in der Umwelt ganz deutlich abgrenzen und hat darum eben verzichtet auf Instrumente. Nun, der Gedanke des Abgrenzens ist absolut biblisch, aber man hat nicht biblisch einen Anhaltspunkt, dass es etwa falsch wäre, Instrumente im Gottesdienst zu benutzen, wie wir das gesehen haben aus Epheser 5. Aber eben das Anliegen war da, sich eben abzugrenzen gegen diese Musik, die nicht zur Ehre Gottes war. Die Orgel wurde erst im 9. Jahrhundert in der Kirche eingeführt. Und zuerst auch nur an bestimmten Orten. Und das ging noch lange, bis sich das so allgemein verbreitet hat. So sehen wir, dass also die gewohnte Orgelbegleitung in der Kirche eigentlich eine relativ späte Erscheinung in der Geschichte der Christenheit ist. Nun kommen wir bereits zu fünftens. Es gibt wie heute Morgen 10 Punkte. Fünftens zur Geschichte der Notenschrift. Vom 1. bis zum 9. Jahrhundert wurden die Gesänge mündlich überliefert. Wurde die christliche Musik mündlich überliefert. Von Generation zu Generation. Für uns schwer verständlich, ja? Wer kommt schon aus ohne Liederbuch? Oder sagen wir wenigstens eine Beamer-Projektion. Aber es war also üblich, dass man auswendig gesungen hat. Die Notation der Musik kommt in der Christenheit erst auf ab dem 9. Jahrhundert. Und zwar mit Hilfe der sogenannten Neumen. Hier haben wir eine Neumen-Handschrift. Findet man übrigens auf wikipedia.com als freies Bild. Ja, schön, hat man hier den Text und darüber sind solche eigenartigen Kantillationszeichen, die wir ja auch kennen aus dem Judentum in Verbindung mit der hebräischen Bibel. Und diese Zeichen gaben die ungefähre Tonhöhe an. Und so konnte man plötzlich mit diesem Gedächtnis helfen, besser Melodien sich wieder in Erinnerung rufen und festigen. Wir finden aber auch Klagen aus dem Mittelalter, die sehr unglücklich sind über diese Einführung von Notenschrift, weil die Leute das eben nicht mehr so im Gedächtnis einprägen, wie das früher der Fall war. Also man sah das nicht nur einfach so positiv, diese Modernisierung. Übrigens, die Notenschrift kommt hier auf, aber das ist eben nicht die älteste Notenschrift. Bei den alten Griechen findet man gewisse Notenschriften schon in den Jahrhunderten vor Christi Geburt. Und man findet sie auch in Babylon, auf Keilschrifttafeln sind auch Gesänge mit bestimmten Angaben überliefert, sodass man sogar babylonische Gesänge rekonstruieren kann aus der Antike. Aber eben in der Christenheit kommen solche Notationen auf ab dem 9. Jahrhundert mit den Neumen. Da hatte man eine Andeutung der Tonhöhen. Ab dem 11. Jahrhundert kommt die Schrift mit Notenlinien auf. Und zwar ist da besonders ein Name damit verbunden, Guido von Arezzo. Sieht man hier dieses Beispiel, kann man übrigens auch holen auf Wikipedia. Ein schönes Beispiel mit Notenlinien. Und jetzt ist die Tonhöhe ganz eindeutig notiert. Nicht mehr so nur als Gedächtnishilfe wie bei den Neumen. Das war also wieder ein deutlicher Schritt weiter in der Entwicklung. Man kann sich fragen, ist Entwicklung legitim? Ja, natürlich, das haben wir schon heute Morgen gesehen, wie auch im Alten Testament eben die Musik und auch die Musikinstrumente in ihrer Entwicklung weitergetrieben wurden. Und es wird von David gesagt, der Amos 6 sogar Musikinstrumente erfunden hat. Ab dem 13. Jahrhundert kommt eine neue Schrift auf, in der nebst den Tonhöhen nun auch die jeweilige Tondauer bezeichnet wird. Auch dieses Bild stammt aus der gleichen Quelle wie die früheren. Sieht man hier, durch leere Köpfe der Noten und ausgefüllte Köpfe und so weiter, kann man nun genau sagen, wie lange die Töne dauern. Die Tondauer wird also auch bezeichnet. Psalm 47, Vers 7. Denn Gott ist der König der ganzen Erde. Singt ihm mit Einsicht. Also beim Singen muss man nicht den Verstand ausschalten. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts haben wir nun das Aufkommen der modernen Notenschrift, so wie wir uns das gewohnt sind. Hier auch wieder ein Bild aus der gleichen Quelle wie vorhin, nun aber eine Handschrift von I.S. Bach. So hat Bach geschrieben in dieser ganz modernen Schrift. Er wurde ja 1685 geboren, also genau in der richtigen Zeit, wo man nun so genau notieren konnte. Jetzt möchte ich unter sechstens einiges sagen über die Entwicklung der Mehrstimmigkeit. Diese Entwicklung beginnt ab dem 9. Jahrhundert. Also Erinnerung, 9. Jahrhundert ist immer 800 bis 899, ja? Sehen wir ein Problem von Sprache zu Sprache. Im Italienischen ist das 9. Jahrhundert eben 900 bis 999, aber im Deutschen nicht. Also ab dem 9. Jahrhundert kommt diese Mehrstimmigkeit auf, und zwar gibt es da verschiedene Ansätze. Zunächst mit dem Bourdon, nennt man das. Das ist ein Liegeton, der einfach lang ausgehalten wird. Und so konnte man einen frühen einstimmigen Gesang so mit einem Liegeton begleiten. Na. Singt eine Gruppe, ja? Und die anderen singen darüber. Iruk David komeum. Das ist eine ganz einfache Zweistimmigkeit. Und weiter hat man sich überlegt, wie könnte man das Lob Gottes noch weiter fördern und noch großartiger machen, denn Gott ist großartig. Und so kam man auf die Idee des Organums. Und zwar das Quart, Viertonabstand, und Quintorganum, Fünftöneabstand. Also man konnte eine Melodie begleiten durch eine zweite Melodie, die einfach parallel vier Töne tiefer singt. Zum Beispiel so. Eine Teil des Chores singt F, der andere C, F. So, und jetzt parallel. Ja, oder fünf Töne Abstand. Dann klingt es so. Oder man könnte fünf Töne und vier Töne kombinieren. Wie man hier auch bei diesen Musikbeispielen auf der Folie sieht. Quart und Quintorganum. Dann haben wir also unten die Quint und dazu oben nochmals vier Töne höher. Das ist allerdings dann immer der gleiche Ton wie der unterste. Aber das gibt dann Folgendes. Also unten die Quint. Oder man hat sich überlegt, man könnte ja auf dem gleichen Ton beginnen. Dann geht die Melodie, steigt schön auf und die untere Melodie, die bleibt auf dem Ausgangston, und sobald die obere vier Töne Abstand hat, geht man mit der oberen parallel, immer in vier Ton Abstand, bis man am Schluss wieder zusammentrifft. Auf einem Endton. Also in der Art. Und so hat man eine Zweistimmigkeit erreicht. So entwickelte sich Schritt für Schritt die Musik zuerst zur Zweistimmigkeit, zur Dreistimmigkeit und letztlich zur Vierstimmigkeit. Aber bei dieser Entwicklung war die Motivation ganz deutlich, das Lob Gottes soll so großartig wie möglich sein. Und diese Entwicklung dann bis hin zum vierstimmigen Gesang, können Sie sagen, den typischen vierstimmigen Choral der Reformation, das ist eine Entwicklung, die absolut einzigartig ist in der ganzen Geschichte der Menschheit. Nirgends hat sich so etwas entwickelt. Also das, was man bei uns so gewöhnlich und kommun ansieht, ist eigentlich etwas ganz Großartiges. Der vierstimmige Choral. und so weiter. Der vierstimmige Choral ist normalerweise so aufgebaut, man hat eine einstimmige Melodie und begleitet jetzt die mit Tönen aus dem Dreiklang oder aus dem Vierklang. Und ich habe schon erklärt heute Morgen, der Dreiklang und der Vierklang ist nicht eine menschliche Erfindung, sondern man hat die abgeleitet aus den Obertönen. Wenn man zum Beispiel eine Posaune oder eine Flöte überbläst, kriegt man die Obertöne zuerst. Beim ersten Mal blasen die Oktave, dann die Quint, dann die Quart, die große Terz, die kleine Terz und noch eine kleinere Terz und schon hat man den Dreiklang und den Vierklang. Und daraus kann man die ganze spätere Musik ableiten. Ich habe Harmonielehre, also die Lehre, wie man die Akkorde verbindet und auch Kontrapunkt, wie man die mehrstimmigen Melodien gegeneinander schreibt. Das habe ich am Konservatorium gelernt bei einem israelischen Komponisten, bei Yehoshua Lackner. Und die Basis bei diesem Studium war der vierstimmige Choral, und damit konnte man dann die ganze barocke, klassische, romantische Musik verstehen. Also der vierstimmige Choral stellt in der Musikgeschichte einen Höhepunkt dar, von dem aus alles Weitere eben aufgebaut worden ist. Und der Choral ist eben, wie gesagt, so aufgebaut, man hat eine Melodie, eine einstimmige Melodie, und die wird jetzt eben mit Akkorden, mit Dreiklängen oder Vierklängen begleitet. Und zwar ist es normalerweise so, dass auf jeden Ton der Melodie kommt wieder ein neuer Akkord oder eine neue Akkordstellung. Und so ist ein Choral unwahrscheinlich dicht. Also auf jeden Ton ein anderer Akkord oder eine andere Akkordstellung. Das bewirkt auch, dass man die Choräle nicht so schnell singen kann. Weil der Harmoniewechsel ist so dicht, dass das Ohr gar nicht nachkommt mit Hören in schnelleren Abfolgen. Man wäre überfordert. Und es tönt auch nicht schön, deswegen. Ja, also das ist nichts, oder? Also so dicht ist das durchkomponiert. Übrigens, wie wichtig diese Art des Komponierens ist, merkt man auch sehr direkt beim Hören. Alle Sinfonien, alle Konzerte kann man auf diese Vierstimmigkeit zurückführen. Und zum Beispiel sehr schön hörbar am Anfang des zweiten Satzes von dem dritten Klavierkonzert von Beethoven. Da kommt das Orchester wartet noch und der Solist bringt das Thema. Und so weiter. Man meint, einen Choral zu hören. Ja, also man unterscheidet eine Mehrstimmigkeit, die Homophonie. Das heißt, die Melodie ist das Wichtigste. Und die anderen Töne, die begleiten diese Melodie. Das, was ich vorhin gespielt habe von Beethoven, das war Homophonie. Ja, die oberste Stimme ist die wichtigste und alle anderen Stimmen, die drei Stimmen, sind die Begleitung dazu, und zwar schön, immer entsprechend der obersten Stimme. Die Polyphonie, Vielstimmigkeit, ist so aufgebaut, dass jede Stimme ein Eigenleben hat. Jede Stimme ist für sich etwas Eigenständiges, und das kommt ganz besonders zum Ausdruck in den Fugen. Die Fugen hat Bach auf den Höhepunkt getrieben. Ich zeige nur so mal ein Beispiel. Ich habe das nicht näher vorbereitet. Einfach, dass man mal hört. Die Fuge ist so aufgebaut. Eine Stimme bringt ein Thema. Und dann setzt eine zweite Stimme ein. 5 Töne höher zuerst. Die spielt genau das gleiche Thema, aber versetzt. Also wie ein Kanon. Und dann kommt eine dritte Stimme. Dann kommt eine vierte Stimme. Und es kann auch eine fünfte Stimme noch kommen, je nach Fuge. Das ist also die Fuge Nummer 1 aus dem wohltemperierten Klavier von Bach. Und so weiter. Da können dann plötzlich Engführungen kommen, wo also 3 Stimmen parallel geführt werden oder sogar 5 Stimmen parallel ein bisschen verschoben und es klingt perfekt. Bach machte sich die größte Freude daraus, wie kann man das mathematisch lösen, dass es eben mit 4 Stimmen perfekt funktioniert, dass man die so eng führen kann. Das ist also Polyphonie. 2 verschiedene Arten von Mehrstimmigkeit. Man kann sagen, I.S. Bach 1685 bis 1750 bildet den Höhepunkt in der Entwicklung der Polyphonie, dieser Mehrstimmigkeit. Er war sich gewohnt, bei seinen Stücken, bei seinen Werken am Schluss hinzuschreiben, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Er hat übrigens nicht unterschieden zwischen geistlichen und sogenannten weltlichen Werken. Für ihn waren alle Werke waren zur Ehre Gottes. Zum Beispiel die Brandenburgischen Konzerte. Ich habe heute Morgen einen Satz aus dem 2. Brandenburgischen Konzert gespielt. Das war für ihn Musik zur Ehre Gottes, obwohl es nur Instrumente waren. Aber wir werden nach der Pause deutlicher sehen, wie das genau gemeint war mit der Ehre Gottes. Oft hat Bach ein Notenblatt genommen, ein leeres, und schrieb zuerst hin JJ, Abkürzung für Jesu Juva. Jesus, hilf. Er hat ganz bewusst mit der Hilfe Gottes gerechnet beim Komponieren. Er betrachtete sich nicht als ein Genie, sondern er dachte, wenn andere Leute auch so fleißig arbeiten wie er, dann können sie das auch leisten. Das ist einfach Fleiß und Hingabe. Er war einer der besten Organisten Europas. Aber er war der Überzeugung, wenn man eben so gut übt und sich einsetzt wie er, kann man so gut werden wie Bach. Und wichtig, in der Musik von Bach haben wir nun die typische reformatorische Musik. Die Musik, die bewusst für die Gottesdienste in der reformierten Kirche vorgesehen waren. Und zwar in der reformierten Kirche, die noch stark durch die Reformation mit den Grundsätzen sola scriptura, allein die Schrift, sola fide, allein durch Glauben, sola gratia, allein durch Gnade, gekennzeichnet war. Und Bach war ein tiefgläubiger Mann. Man hat von ihm immer noch seine 2-bändige Lutherbibel mit zahlreichen Randbemerkungen. Zum Beispiel auch interessant, wenn er Randbemerkungen macht in den Chronikabüchern über die Musik bei David. Das hat ihn natürlich ganz besonders angesprochen und auch wieder inspiriert für seine Werke. Und was nun ganz wichtig ist, bei Bach kann man das so schön illustrieren, wie er die christliche Musik, denn er hat ja auf der Tradition der früheren 1600, 1700 Jahre aufgebaut, er hat die frühere christliche Musik völlig von der Mystik befreit. Darum, wenn man seine Werke hört, ein Matthäus Passion, ein Weihnachtsoratorium, da hat man diese Mystik nicht mehr. Es ist eine Musik, die drückt die Herzenshingabe an Gott aus, aber nicht in einer abgehobenen, mystischen Weise, sondern der Verstand ist vollkommen da. Und darum war für Bach eben Musik nicht eine Trennung von Herz und Verstand, sondern er sah das als Einheit, genauso wie die Bibel eben diese Dinge nicht trennt. Die Bibel betrachtet das Herz als der Sitz der Gefühle und es gibt Bibelstellen, die sprechen über das Herz als den Sitz des Denkens. Also fühlen und denken in einer Einheit. Und so haben wir gesehen, wie er komponiert hat, seine Fugen. Das ist komplexeste Mathematik, aber die das Herz erreicht. Ja, die wirklich Ausdruck der inneren Empfindungen und Gefühle sind, die uns Gott gegeben hat, von tiefster Trauer bis hin zu größter Freude. Ja, an dieser Stelle machen wir eine Pause und dann beginnen wir gleich mit einem Beispiel, Musikbeispiel von Bach, aus dem man eben die ganze harmonische Musik herleiten kann. Und bedenken wir nochmals, Dreiklang und Vierklang ist eine Gabe Gottes, die in der Schöpfung vorgegeben ist. Danke. Wir kommen auf unserem Schnellgang durch die Musikgeschichte der letzten 2000 Jahre zu siebtens Barockmusik. Man umschreibt die Zeit von 1600 bis 1750, Todesjahr von I.S. Bach, als die Zeit des Barocks. Es ist die Zeit mit Komponisten wie eben Bach, Albinoni, Vivaldi und so weiter und so fort. Diese Musik, die in dieser Zeit komponiert wird, unabhängig, ob man von den einzelnen Komponisten sagen kann, die waren Bekehrte zu Christus, bekehrte Christen, wie zum Beispiel Johann Sebastian Bach. Unabhängig, ob man das im Einzelnen sagen konnte, so war doch allgemein das Bedürfnis der Komponisten, die Musik soll zur Ehre des Schöpfergottes dienen. Und zwar war man sich der Überzeugung, die Musik soll eine künstlerische, menschlich-künstlerische Widerspiegelung sein der Ordnung und Harmonie in der Schöpfung. Wenn wir die Natur anschauen, alles spricht uns von Ordnung, von, heute würde man sagen, Design. Dieses Design soll in der Musik abgebildet werden, als Verherrlichung des Schöpfergottes. Weiter dachte man sich die Musik als künstliche Umsetzung der Sprache. Also barocke Musik muss man so spielen, wie wenn man sprechen würde. Man artikuliert, wie beim Sprechen. Man beschleunigt manchmal ein bisschen und dann geht man wieder zurück. Man artikuliert ganz deutlich. Das ist die Idee hinter dieser Musik. Und so orientiert sich die Musik an der Sprache. Und da war man sich ja im Klaren darüber, Gott hat dem Menschen die Sprache gegeben. Die Sprache ist nicht einfach das Werk des Menschen, sondern Gott hat den Menschen sprachfähig erschaffen, 1. Mose 2, und dann auch die verschiedenen Sprachen beim Turmbau von Babel, die Ursprachen, waren von Gott gewirkt. Man war sich in dieser Zeit auch bewusst, es war ja eine Zeit, wo in Europa ein christlicher Konsens galt. Auch wenn man nicht persönlich eine Beziehung zu Gott hatte durch Jesus Christus, so war doch die Gesellschaft so, dass sie sich einig war über christliche Grundwerte. Es gab einen allgemeinen christlichen Konsens. Und so war eigentlich auch klar, dass die Bibel Gottes Wort ist, das Wort, in dem sich Gott durch Sprache dem Menschen mitgeteilt hat. Und diese Sprache ist eigentlich das Vorbild für die ganze barocke Musik. Nun, beachten wir, es fällt in die Zeit der großen Entdeckungen der Zusammenhänge in der Astronomie. Es war die Zeit, als der Mensch sich bewusst wurde, wie wunderbar die ganze Sternenwelt, der Lauf der Planeten und so weiter geordnet war. Auch die Zusammenhänge in der Physik mit Masse, die Masse anzieht und so ein ganzes ordentliches System ergibt, das wurde in dieser Zeit so ins allgemeine Bewusstsein gebracht. Kepler, 1571 bis 1630, Galilei, 1564 bis 1642. Newton, übrigens auch ein ganz überzeugter Christ, 1643 bis 1727. In dieser Zeit wurde in Europa allgemein Wissenschaft betrieben, ermutigt durch die Bibel. Und es ist ja so, die Bibel ermutigt zu wissenschaftlichen Erforschung der Natur, aber mit dem Ziel, nicht die Selbstverherrlichung des Menschen, wie das heute ist im Allgemeinen, sondern um dadurch die Größe Gottes zu erkennen. Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Taten des Herrn. Sie werden erforscht von allen, die Freude an ihnen haben. Und so war es der Wunsch, wenn Sie also Violinkonzerte von Vivaldi hören oder eben Albinoni und so weiter, diese Musik sollte diese Ordnung in der Schöpfung, die der Schöpfer hineingelegt hatte, widerspiegeln. Das kommt natürlich auch ganz besonders zum Ausdruck in den Fugen. Ich habe ja ein bisschen erklärt, was Fugen sind. Einfach so als einfacher Anhaltspunkt, so etwas Ähnliches wie Kanon. Ja, nur noch komplizierter. Ja, also das war das, was die Menschen damals so tief beeindruckte und was man dann auch künstlerisch umsetzen wollte. Nun möchte ich ein Beispiel geben für diese Musik, die man jetzt hören soll, eben unter diesem Hintergrund. Dann hört man nämlich ganz anders. Und zwar versuche ich zu spielen einen Satz aus dem Trippelkonzert von Bach in A-Moll. Das ist ein Konzert für Solovioline, Solocembalo, Flöte und Orchester. Und der letzte Satz, Allegro, ist eine ganz aufregende Fuge. Also da hört man immer wieder die Stimmen, die sich überlagern. Darauf muss man beim Hören jetzt achten. Und Bach hat ganz ruhige Sachen geschrieben, aber es konnte auch mal ganz aufgeregt sein, wie jetzt in diesem Fall. Eben, es gibt die ganze Bandbreite der menschlichen Gefühle, die aber in ganz klaren Bahnen geleitet zum Ausdruck kommt. Ja, ich denke, wenn man den Hintergrund dieser Musik sieht, hört man das ganz anders an. Also in den Stimmen, die gegeneinander gehen, aber trotzdem immer eine vollkommene Harmonie ergeben, das sollte zeigen, wie etwas abbilden, wie Gott diese Schöpfung so wunderbar gemacht hat. So komplex und trotzdem funktioniert alles zusammen. Und darum atmen wir tagtäglich, so wie wir es tun. Wir gehen weiter in der Betrachtung der Geschichte und kommen nun achtens zu der Periode, die man als Klassik bezeichnet. Ab 1750. Es ändert sich einiges im Denken der Menschen. Nicht wahr? Die Reformation wurde ja durch die Gegenreformation mit diesen grauenhaften Kriegen beantwortet. Und das hat in vielen Menschen richtig eine Abscheu vor allem, was mit Glauben und Religion zu tun hat, geweckt. Und so entstand die Aufklärungszeit, wo man sich nicht mehr so sehr mit göttlichen Dingen, mit Gott und seinem Wort beschäftigen wollte, sondern man konzentrierte sich mehr auf den Menschen selbst. In dieser Zeit kommt immer mehr der Mensch ins Zentrum des Denkens. Die Musik wird hier immer mehr Ausdruck der zutiefst menschlichen Gefühle und Empfindungen. Das war es ja auch schon früher, habe ich gezeigt. Aber hat man gemerkt, die Melodien oder die Themen, wie man dem sagen will, die sind alle so architektonisch konstruiert. Ja, hat man jetzt auch sehr deutlich gehört. Das sind nicht so ganz die eingängigen Melodien, die jedermann so unter der Dusche pfeift. Und das darum, weil es einfach eine Antwort sein soll im Barock auf die Ordnung in der Schöpfung. Aber jetzt wird der Mensch im Zentrum gesehen und man konzentriert sich mehr, überhaupt mehr auf die Gefühle und Empfindungen des Menschen. Das kann sein Freude, Traurigkeit, Melancholie, Jubel. Und so haben wir die Zeit von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und viele andere. Und man wendet sich ab von dieser komplexen Konstruktion wie früher bei Bach. Schon die Söhne von Bach sagen, ach, unser Vater, der komponiert so altmodisch. Und die begannen so ganz nette, flotte Melodien zu erfinden. Man erfindet also eher eingängige, graziöse und liebliche Melodien. Aber das Ganze bleibt konstruktiv. Es ist nicht irgendwie zerstörerisch, sondern man sucht, das Ideal ist immer noch das Schöne zu entdecken. Und wenn wir daran denken, heute Morgen haben wir gesehen, dass die Musik ja eigentlich aus dem himmlischen Paradies kommt. So ist eigentlich die Musik, die der Mensch macht, als Ausdruck der Schönheit, eigentlich Ausdruck der Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. So muss man die Schönheit auch gerade in der Klassik hören. Wie gesagt, die Klassik ist sehr stark geprägt von der Aufklärungszeit, wo man sagt, die Vernunft des Menschen ist die höchste Instanz, nicht mehr Gott. Und darum sieht man den Menschen eben im Mittelpunkt. In der Aufklärungsphilosophie sagt man, Gott greift nicht in den Lauf der Welt ein. Es gibt keine Wunder, es gibt nichts Übernatürliches. Also auch die Wunder in den Evangelien sind gar nicht glaubwürdig. Man entwickelt einen optimistischen Fortschrittsglaube. Man denkt, die Wissenschaft wird uns alle Probleme lösen. Auch die Gesellschaft wird immer besser werden, demokratisch. Und am Schluss, wenn man die Demokratie hat, wird man wirklich eine tolle Welt beieinander haben. Weltfriede wird man kreieren können. So hat das Kant zum Beispiel ganz klar formuliert. Also, der Mensch steht im Zentrum und trotzdem komponiert man immer noch in einer christlichen Tradition. Das ist ganz wichtig. Die christliche Tradition, auch die Ausgeglichenheit von Spannung und Entspannung, von laut und leise, von bewegt und wieder ganz langsam, diese Grundprinzipien, die Gott in die Schöpfung und auch in das Wesen des Menschen hineingelegt hat, denn alle unsere Abläufe, unser Herz verläuft in Perioden, ja, der Herzschlag nimmt wieder zu, es ist ja nicht gut, wenn er immer da oben ist, aber ab und zu schon, ja. Mein Sohn ermahnt mich, mein Ältester, du musst mehr herumrennen, jeden Tag mindestens dein Herz auf höchste Stufe bringen. Ja, also diesen Wechsel brauchen wir, das ist ganz natürlich. Nun möchte ich ein Beispiel bringen für das Graziöse in der Klassik. Und ich versuche, obwohl ich ein bisschen müde bin jetzt, ob ich das noch hinkriege, den zweiten Satz aus dem Violinkonzert Nummer 2 in D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Übrigens, Mozart trat ja erst relativ spät in seinem Leben ein in den Freimaurerorden, in die Loge. Also alles vor KV, Köchelverzeichnis 414, war noch vorher. Also bis dahin findet man überhaupt keinen Einfluss von Freimaurerei in seiner Musik. Und dann später, zum Beispiel in Zauberflöte und so, kommt das ganz deutlich. Aber auch nicht in allen Kompositionen nachher. Die Musik wechselt nicht einfach. So. Ja, und also hier ist es KV 211. Man merkt vielleicht auch, diese Musik spielt man ganz anders als Bach. Bei Bach hat man einen sehr kräftigen Bogenstrich, wo man viel Gewicht hineinlegt und hier muss man abheben, alles leicht, alles graziös, auch ein ganz anderes Vibrato. Eben, das gehört zu diesem Lieblichen, das in der Klassik gesucht wird. Ich habe ja ein Büchlein geschrieben, eine Mozart-Biografie vor Jahren, zwischen Ideal und Abgrund. Und habe dabei herausgearbeitet, welch ein Gegensatz zwischen der Schönheit in der Musik und den moralischen Tiefen in seinem Leben. Ein Sünder, der sich sehnt nach dem verlorenen Paradies. Und er hat den falschen Weg gesucht. Er hat ihn über die Esoterik gesucht, anstatt über den Erlöser Jesus Christus, was er aus den Bach-Chorälen hätte wissen können. Die er ja sehr schätzte, diese Musik. Nun, wir gehen weiter, denn wir sollten ja um 5 Uhr zum Schluss kommen. Wir kommen 9. zur Romantik, 19. Jahrhundert. Das ist die Musik mit Felix Mendelssohn, ein Judenchrist. Sein Vater trat über vom Judentum ins Christentum, einfach Felix zuliebe, weil der kleine Felix wurde so viel als Jude geplagt. Aber Felix ist dann in der reformierten Kirche damals aufgewachsen und war überwältigt von diesen biblischen Lehren. Das hat er richtig aufgesogen. Zum Beispiel verkehrte in allen möglichen Kreisen mit anderen Komponisten, zum Beispiel der französische Komponist Berlioz hat oft über Gott gespottet und über sein Wort. Das hat Felix zutiefst erschüttert. Felix Mendelssohn war also einer der großen Komponisten in der Romantik. Dann Frédéric Chopin, Franz Liszt, Edvard Grieg, Peter Tchaikovsky und so weiter und so fort. Also die Auswahl ist sehr mutwillig. Die Musik in dieser Zeit ist Ausdruck persönlicher und völlig subjektiver Empfindungen und Gefühle. Nun habe ich doch gerade gesagt, in der Klassik hat man die menschlichen Gefühle gesucht, aber im Wesentlichen objektiv. Das heißt, Mozart wollte ein Stück schreiben, das sollte fröhlich sein. Aber nicht, weil er in dem Moment fröhlich war. Es gibt also ganz erstaunliche Entdeckungen, wie Mozart in einem wirklichen Tief war, wegen Erlebnissen in seiner Familie. Und gleichzeitig schreibt er das fröhlichste, aufgestellteste Stück. Also die Musik sollte bei ihm nicht der Ausdruck sein, was er fühlt, sondern einfach objektiv, was man als Mensch fühlen kann. Freude und Lebenslust und so weiter. Oder Traurigkeit. Aber in der Romantik drückt der Komponist seine subjektiven eigenen Gefühle aus. Und in dieser Zeit sucht man die Grenzen. Man sucht immer mehr Virtuosität. Man holt also aus der Geige noch viel mehr raus, als was man bisher an Technik geleistet hat. Auch im Klavier, auf allen möglichen Instrumenten. Man sucht die Grenzen, bis wohin kann man gehen. Man sucht auch die Grenzen mit dem Orchester. Die Orchester werden immer größer. 100 Mann oder noch mehr. Man sucht auch in den Gesetzen der Harmonien, sucht man auch da die Grenzen und beginnt zum Beispiel den Grundton zu verschleiern. Also man kann immer noch sagen, die Musik ist C-Dur, diese Musik ist G-Moll, aber es kann sein, dass man gar nicht mehr hört, in welcher Tonart man ist. Man spürt das Fundament nicht mehr. Merkt man, alles wird langsam subjektiv. Es ist zwar noch da, aber man hört das nicht unbedingt. Also man sucht auch die Grenzen des tonalen Systems. Die Romantik ist die Zeit, die eben über die Aufklärung hinausgegangen ist. Die Aufklärer glaubten immer noch an den Schöpfergott, nur sagten sie, er greift nicht in den Lauf der Zeit ein. Nur am Anfang hat er alles erschaffen. Irgendwie muss man sich ja den Ursprung der Welt erklären. Aber im 19. Jahrhundert kommt Charles Darwin, 1859, mit seinem ersten Buch über Evolutionslehre. Die Entstehung des Lebens kann erklärt werden, ohne Schöpfergott, ist seine Lehre. Ludwig Feuerbach, Gott ist nur eine Projektion des menschlichen Gehirns. Friedrich Nietzsche, Gott ist tot. Er glaubt ja nicht, Gott hat einmal gelebt. Aber er sagt, jetzt in unserer modernen Zeit ist die Idee von Gott endgültig vorbei. Nun, das war aber auch die Zeit der industriellen Revolution, wo Menschen grausame Arbeit an Fließband Art und Weise durchführen mussten. Der Mensch wird zur Maschine degradiert und viele Menschen merken, da kommt etwas auf, das ist nicht gut. Das führt uns in eine Sackgasse. Und so haben viele Künstler als Reaktion auf diese Technisierung des Alltagslebens und des Berufslebens eine Flucht gesucht in die innere Gefühlswelt. Gerade im Gegensatz zu dieser gefühlslosen Maschinerie in der Arbeit. Und subjektive Anschauungen. Du denkst so, ich denke so. Kann alles nebeneinander bestehen. Es geht nicht mehr so ganz um die Frage, was ist absolute Wahrheit. Und all diese Dinge widerspiegeln sich in der Musik. Aber die Musik steht immer noch in einer christlichen Tradition, dass man eben Schönheit anstrebt, auch den Ausgleich zwischen Spannung und dann wieder Entspannung. Also das Schöpfungsgemäße bleibt auch da immer noch erhalten. Der Rhythmus bleibt ein atemrhythmischer Rhythmus, wird nicht motorisch. Ja gut, und so haben die Musiker also diese Dinge einfach abgebildet, diese Entwicklungen, auch in ihren Kompositionen. Die Musik ist immer auch ein Spiegel der Zeit, was die Menschen so besonders bewegt. Ich gebe jetzt ein... Ja, nein, wir haben nicht genug Zeit. Jetzt verkürze ich das. Ich gebe ein kurzes romantisches Beispiel von einem virtuosen Geigenstück von César Gui. Das heißt Oriental. Das ist ein nahöstliches Konzertstück für Violine und Orchester in G-Moll. Und das ist eben besonders diese nahöstliche G-Moll-Tonart, die man auch aus dem von der alttestamentlichen Musik her kennt. Das gibt das Nahöstliche hier wieder. Ich habe erklärt, man sucht die Grenzen des Möglichen, auch in der Technik. Und so ist an diesem Stück ungewöhnlich, man streicht und zupft ganz durcheinander. Aber es wird das Schöne angestrebt und auch das Ausgeglichene in der Rhythmik. Ja, und schon die letzte Viertelstunde kommen wir zur Neuzeit ab dem 20. Jahrhundert. Punkt 10. Nun entwickeln sich ganz neue Musikstile. Man spricht von Impressionismus in Verbindung mit Maurice Ravel, Claude Debussy in Frankreich. Es kommt die atonale Musik auf, dann die Zwölftonmusik, die serielle Musik, die Musik concrète ab den 1950er Jahren, die Zufallsmusik mit John Cage. Das Ganze ging also so vor sich. Ich habe bereits erklärt, in der Romantik beginnt man, die Tonart zu verschleiern, obwohl man immer noch ganz klar in einer Tonart ist. Man weiß also, was die Grundlage ist. G-Moll ist G, der Grundton, und auf den kommt man auch wieder zurück am Schluss. Aber früher wusste man noch genau, was das Fundament war. Drum, barocke Musik ist fundamentalistische Musik. Und es ist kreationistische Musik, habe ich erklärt, ja? Im strengen Sinn des Wortes. Aber in der Romantik wird dieses feste Fundament verschleiert und im Impressionismus wird das gar aufgelöst. Man braucht zwar immer noch die gleichen Dreiklänge wie früher, aber man weitet sie zum Beispiel aus, die Vierklänge zu Fünfklängen, indem man Terz auf Terz auf Terz schichtet. Das ist der Dreiklang. Das ist der Vierklang. Dann sagt man sich, jetzt machen wir einen Fünfklang und schichten nochmals zu all diesen Terzen eine Terz hinauf. Dann haben wir den Septnonakkord. Der hat so eine ganz eigenartige Klangfarbe. Claude Debussy benutzt diese Akkorde einfach, um Klänge zu malen. Es geht ihm nicht mehr darum, jetzt bin ich streng in F-Dur und gehe nach diesen Regeln, wie man das früher hatte, wie die Tonarten eben untereinander, oder die Töne untereinander hierarchisch verknüpft sind, und da bin ich frei, ich kann so machen. Und warum eigentlich immer nur diese 7-Ton-Leiter? Man könnte doch auch eine andere Tonleiter entdecken. Zum Beispiel, indem man nur ganze Töne macht, ohne diese Halbtöne. Dann gibt es schön 6 Töne, das ist dann die hexatonische Leiter, aber die hat dann keinen Grundton mehr. Weil alles immer die gleichen Abstände ist, gibt es keine Hierarchie der Töne mehr. Da kann man also so spielen. Welche Tonart sind wir? C? Nein. Das ist der Grundton. Das ist der Grundton. Nein, E ist es. Es ist völlig in der Schwebe, man kann gar nicht mehr sagen. Aber es ist alles so malerisch, so kann man expressionistisch Gefühle und Farben ausdrucken und ist gar nicht mehr gebunden an die früheren Regeln. Man kann sich da locker jetzt darüber hinwegsetzen. Aber andere sagten sich, warum überhaupt noch diese Akkorde wie von früher? Die haben jetzt schon so lange gehört, diese Dreiklänge. Es hängt uns langsam zum Hals raus. Also, das ist dann die atonale Musik. Da gibt es keinen Grundton mehr und es gibt nicht mehr die Dreiklänge. Man vermeidet sie sogar, je nachdem, nach Möglichkeit. Und so bricht man das ganze System auf. Das klingt dann etwa so. Also das ist DRS2 am Abend. Aber diese Hierarchie der Töne hat bei vielen Komponisten Unbehagen bis hin zu Ängsten ausgelöst. Wohin kommen wir? Es gibt überhaupt keine Grundlage mehr. Es gibt überhaupt keine Regeln mehr. Man kann machen, was man will. Natürlich, man komponiert immer noch atemrhythmisch. Und nicht nur einfach hässlich, sondern man kann sich da hinein hören. Und plötzlich kann man das gar nicht mehr so als hässlich empfinden, obwohl es alles dissonant ist. Mein Lehrer Jehoshua Lackner, der liebte nicht die Laute und Musik, sondern er komponierte ganz leise Dinge, aber eben atonal. Aber es gibt keine festen Werte mehr. Und da hat man sich gefragt, wie können wir da Ordnung hineinbringen? Und dann, darum ist nun wichtig Arnold Schönberg, ein Jude, der hat sich gesagt, wir müssen ein System reinbringen. Und zwar hat er sich überlegt, wir haben ja 12 Töne im Ganzen zur Verfügung. Jetzt machen wir das so, ich stelle die Regel auf, 12-Ton-Musik geht so, ich stelle eine Reihe von Tönen auf, von 12 Tönen, und da ist kein Ton bevorzugt, sondern in dieser Reihe müssen alle 12 Töne einmal vorgekommen sein, bis man den gleichen Ton wiederverwenden darf. Es kann also so sein. Aber in der Reihe müssen die Töne so vorkommen. Das Ganze kann dann mehrstimmig klingen. Aber diese Regeln müssen ganz eisern festgehalten werden. Und damit wollte er Ordnung ins Chaos bringen. Aber wir merken, es ist eine künstlich erfundene Ordnung. Und niemand hört sie. Er zwar hat gesagt, ich höre meine 12 Tonreihen, und das glaube ich ihm auch, aber er hat sich natürlich in seine eigene Musik so stark hineingehört, dass er diese Reihen wahrnehmen konnte. Aber der normale Zuhörer nimmt das nicht wahr. Das tönt für ihn nicht anders als atonale Musik. Und merken wir, welche Gedanken kommen da auf? Es gibt keine Hierarchie. Es gibt keinen absoluten höchsten Punkt, Gott. Es gibt nicht die Notwendigkeit, dass Gott über dem Menschen steht. Alles ist genau gleich. Da kommen auch die Gedanken des Kommunismus. Im frühen 20. Jahrhundert haben wir die kommunistische Revolution in Russland. Auch die Gedanken, alle sind gleich. Es gibt keine verschiedenen Klassen. Das kommt natürlich da genau wieder dieses Gedankengut im Tiefsten zum Ausdruck. Aber später haben sich andere Komponisten gesagt, 12-Ton-Musik ist viel zu wenig konsequent. wir sollten nicht nur die Töne in Reihen setzen, sondern auch die Lautstärken. Also wir legen eine ganz bestimmte Reihe fest von der Lautstärke der Töne. Zum Beispiel zuerst ein lauter Ton, leiser Ton, etwas lauterer Ton und so weiter. Wir haben ganz fixe Strukturen aufgestellt, also nicht nur die Tonhöhen, sondern auch die Tonlängen und die Tonstärken. Das ist dann die serielle Musik. Und später hat sich Karl-Heinz Stockhausen in Deutschland gesagt, aber was die da machen, die sind gar nicht konsequent. Die arbeiten immer noch mit dem gleichen Material von früher, diese 12 Töne. Und er hat begonnen, mit elektronischer Musik zu experimentieren. Er hat die Oktave bewusst in 5 Teile aufgeteilt, nicht mehr in 12. Dass sie also mit den bisherigen Tönen nicht mehr übereinstimmen. Das ganze System soll verworfen werden. Und dann die Musik konkret, da hat man sich gesagt, ja, eigentlich ist ja alles Musik. Also man kann auch Geräusche aus der Fabrik, von der Straße oder wenn man irgendwo dran schlägt, das kann man alles auch zu Musik verarbeiten. Das ist eine Musik konkret. Und John Cage sagt, das Dasein ist sowieso reiner Zufall. Es gibt keinen Sinn im Leben und keine Planung. Und darum soll Musik auch Zufall sein. Und hat also so Konzeptionen entworfen, dass dann der Interpret auf der Bühne dieses Stück nach völligen Zufallsprinzipien spielen soll. Also wir haben eine Anarchie der Töne, eine künstliche Ordnung in der Zwölfton- und in der seriellen Musik. Wir haben Zufall und alles ist erlaubt. Es gibt keine Dinge mehr, wo man sich daran halten kann. Nun, das widerspiegelt genau das 20. Jahrhundert, das in dem Microsoft-Lexikon in einem Artikel über Europa beschrieben wird als das schreckliche 20. Jahrhundert. Mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Weltkriege, wie es sie früher nie gab. Im 20. Jahrhundert sind 190 Millionen Menschen gestorben durch die Kriege und durch die Verfolgungen. Die Ideen des 18. und 19. Jahrhunderts erobern nun die Massen. Und wir stellen fest in unserer Gesellschaft des 20. Jahrhunderts eine allgemeine Desorientierung. Man weiß nicht mehr, was oben, was unten ist. In der Schule wissen sie nicht mehr, ob sie beten oder meditieren sollen. Doch, sie wissen es. Meditieren. Aber sicher nicht beten. Schulgebet ist verboten im Kanton Zürich. Aber meditieren, das wird auch gemacht. Desorientierung, eine Entfremdung. Man weiß nicht mehr, woran man sich halten soll. Man ist eigentlich nirgends zu Hause. Eine Destabilisierung. Die Kinder wissen auch nicht mehr, was Recht und Unrecht ist. Die Werte werden aufgelöst mit Abtreibung und mit der ganzen Unmoral ab den 60er Jahren, mit Konkubinat, Homosexualität und so weiter, die propagiert werden, Auflösung der Werte. Und das wird genau widerspiegelt in dieser Musik. Aber das Eigenartige ist, wenn man in den Konzerten ist, da werden Barockstücke vorgetragen, Klassik, Romantik, und dann gehört natürlich zu einem guten Programm noch ein 20. Jahrhundertstück. Man merkt so, die Leute rutschen auf dem Stuhl rum, die fühlen sich nicht wohl. Dabei müssten sie sich da am wohlsten fühlen. Denn diese Musik drückt genau aus, wie die meisten von ihnen denken. Aber sie fühlen sich wohl bei barocker Musik, bei der kreationistischen Musik. Irgendwie, das Gefühl ist weiser als die Vernunft in diesem Moment. Irgendwie etwas stimmt nicht. Ja, stimmt etwas nicht. Und das wird hier so schön, so anschaulich demonstriert. Ja, aber wir haben in der Bibel Gottes Antwort auch auf das 20. und das 21. Jahrhundert. In Hesekiel 33, 11 heißt es, sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige. Ich habe keinen Gefallen am Tod des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Denn warum wollt ihr sterben? Ich habe heute bewusst nicht über Rockmusik, über Rock'n'Roll und Techno und so weiter gesprochen, weil ich ja früher einmal einen Bibelschulentag, einen Nachmittag über dieses Thema gemacht habe. Also dieses Thema sollte man hier jetzt noch integrieren, indem man die Kassette vielleicht dazu nimmt, wenn man das nicht gehört hat. Das gibt dann ein vollständiges Bild. Ich bin also bewusst jetzt auf dieser Schiene gefahren, um zu zeigen, wie man sowohl in dieser Musik als auch in der populären Musik, in der Rockmusik kann man diese Auflösung im 20. Jahrhundert kann man illustrieren. Und hier haben wir Gottes Antwort zu einer orientierungslosen Welt. Gott möchte nicht den Tod des Gesetzlosen. Aber wer so weitergeht, ohne Gott, wie er gegangen ist, geht verloren. Und Gott ruft, kehrt um von euren bösen Wegen. Denn warum wollt ihr sterben? Gott möchte uns von dem ewigen Tod bewahren. Und darum hat der Herr Jesus auf Golgatha als Erlöser gelitten, um unsere Schuld von uns wegzunehmen, wenn wir sie ihm reuig im Gebet bekennen und aufdecken. So bekommt der Mensch wieder ein Fundament, aber ein Fundament, das hält. Nicht ein künstliches Fundament, nicht eine künstliche, menschlich erdichtete Ordnung, sondern die Ordnung, die Gott gibt, die Antwort, die Gott gibt. Ja, dann sind wir soweit doch durchgekommen durch diese 2000 Jahre.